zwischen Ast und Gartenmauer spannen sie ein Netz. Blätter, Sturm und Regenschauer sind hier das Gesetz. Gottverdammt, Tag und Nacht im springenden Netze, das sie selbst gespannt. Totgeweiht sind die Insekten, die das Netz berührte. Stumm zerfallen die Vollstreckten, die sein Glanz verführte. Tötungsdrang schützt sie kein Versteck. Sie ist selbst ihr dickster Fang und kommt hier niemals weg.